Das Bielefelder Amtsgericht hat einen 24-jährigen Mann wegen Volksverhetzung zu einer Bewährungsstrafe von einem halben Jahr verurteilt. Der Hobbymusiker hatte in seinem Studio ein Musikalbum mit ausländerfeindlichen und rassistischen Texten produziert. Die Songs konnten ein Jahr lang von seiner Homepage heruntergeladen werden. Die Grenzen der künstlerischen Freiheit seien von dem Hip-Hop-Musiker eindeutig überschritten worden, hieß es zur Urteilsbegründung. Ich lach mich Schrott, ihr dummen Krüppel, denkt ihr so könnt ihr mich stoppen? Ich schreibe weiter meine Texte und die Jeans steckt in den Socken. Das sind Texte aus dem Leben eines Deutschen, der nichts hat. Und für jeden meiner Verse geh ich gerne in den Knast. 100.000 Downloads einfach mal so über Nacht. Meine Fresse in der Zeitung und schon werd ich überwacht. Ich bin die Macht in meiner Stadt und geb den Grünen was zum Reden. Denn allein auf der Straße wird es schwer zu überleben. Ich brauch nur einen Spaten, einen Graben und ein Ziel. Und jeder krasse deutsche Rapper kriegt von mir ein Projektil. Ihr rappt nur über Weiber, übers Ghetto und das Biss. Aber keiner von euch Hunden saß doch jemals vor Gericht. Dieses Album ist kein Diss, sondern so wie eine Drohung. Ich komm zu jedem linken Rapper auch nach Haus in die Wohnung. Ich fick mich jeden von denen, die mich angezeigt haben. Und auch wenn ihr euch versteckt, ich werd euch überall jagen. Ich spieß euch alle auf, weil euer Hammelfleisch stinkt. Und ein scheiß Ali sitzt nicht ein, weil der Hurensohn singt. Mann, eure Mucke kotzt mich an und ich breche ins Essen. Diese Zeilen sind ein Nachruf gegen das Vergessen. Ich brauche kein Konzept, ich baue Beats mit Hardcore-Rap. Denn jeder eurer Tracks klingt wie ein Schwulenpaar beim Sex. Ich komm in dein Dorf und die Cypher wird zum Tatort. Jeder andere Rapper ist nur neidisch auf mein Blasrohr. Dreh die Scheiße auf, bis sich die Snare erschlägt. Ich gehe diesen Weg, weil mich der Schmerz bewegt. Ich bin Rapper, Produzent, Manager und Texter. Du hast 20 Leute, aber rappst wie meine Schwester. Meine Lines sind episch und perfekt auf dem Beat. Sie fallen aus den Wolken, so wie Bomben im Krieg. Der Letzte, der sie sieht, wird einfach niedergemacht. Ich war der Erste, der kam und der Letzte, der lacht. Ich marschiere bei Nacht durch die Straßen der Stadt. Wie ein hungriger Wolf, der seine Beute bewacht. Kommst du Spaß mir zu nah, mach ich Hackfleisch aus dir. Denn keiner wird es schaffen, dieses Tier zu dressieren. Hier. Das ist Blitzkrieg-Rap. Mein Mic ist aus Gold und ich halte es fest. Ich schlage jeden, der Stress mit einer Axt zu breit. Und deine Mutter sticht sich wegen mir ein Arschgeweih. Es geht Schlag auf Schlag wie am 1. Mai. Vielleicht gründe ich eines Tages meine eigene Partei. Dann bin ich Spitzenkandidat, der aus dem Ghetto kam. Denn ich bin hart, loyal und unbeugsam. Ich bin sowas wie ein Leader für den Widerstand. Weil ich meine Hoffnung in den Liedern wiederfand. Ich habe jeden deutschen Rap einfach niedergebrannt. Und nun steh ich vor Berlin mit dem Sieg in der Hand. Yeah!